Ja, Koma. 2011, Album geschrieben, Album verschmissen. 2012, kein Bock mehr auf Rap, ich war raus. 2013 zurück, um im Netz. Die 12 ist nun Geschichte, Mann, ab heute nur noch, es war einmal. Gestern zum Greifen, na dato nur anno dazumal. Wage den Blick zurück, resümiere das Jahr nochmal. Seh jeden Tag nochmal, ja alles klar, ich warte dann mal. Zu sagen, was ich seh, in der Buff ging gar nichts. Ab mein erstes Fazit steht schon mal, ja musikalisch rar gemacht. Wie ging Gedanken zurück, bemerke, da war doch was. Das Album stand doch letztendlich nie an Start gebracht. Warum so war, das Endergebnis war nicht, was ich plante, viel zu drücken, das hat alles außer Spaß gemacht. Hab lang gebastelt, Zeit ging drauf und dann hart verkackt. Den Pfad verlassen, dann die Auffahrt tausendmal verpasst. Hab wieder Feuer, wieder Hunger, wieder dieses Kribbeln, wieder ein Ziel vor Augen, wieder richtig Bock, um Beat zu kicken. Widerstand ist Zweck-to-Swap, lässt mich nicht los. Holt mich immer wieder ein, ich sitze hier, krempel die Ärmel hoch. Hab wieder Feuer, wieder Hunger, wieder dieses Kribbeln, wieder ein Ziel vor Augen, wieder richtig Bock, nen Beat zu kicken. Widerstand ist Zweck-to-Swap, lässt mich nicht los. Holt mich immer wieder ein, egal was ich mach, let's go. Viel ausprobiert, doch am Ende nichts geschissen. Hab auf Schuhmacher gemacht, wie vor, am Ende nichts gerissen. Ging zu verbissen, an dem Frust kam vor Begeisterung. Ich tat nur, was ich machen musste, cuttete die Leine gut. Auf Grund bekam den Arsch nicht mehr hoch. Der kleine Funke reichte grad mal für drei Parts oder so. Wie man's auch dreht, scheißegal, im Fazit viel war nicht los. Doch Koma Bär nicht Koma Bär, dann nicht schon bald wieder was los. Was machst du? Ich wieder Rap und lass mir das und keinem nehmen. Denn weil ich was zu sagen habe, schreibe ich Parts im Handumdrehen. Ranzer Stuff wieder wach, geschlafen viel zu lang. Die Antenne neu justiert und steht jetzt wieder auf dem Rang. Hab wieder Feuer, wieder Hunger, wieder dieses Kribbeln, wieder ein Ziel vor Augen, wieder richtig Bock, nen Beat zu kicken. Widerstand ist Zweck, du Swap, lässt mich nicht los. Holt mich immer wieder ein, ich sitze hier, krempel die Ärmel hoch. Hab wieder Feuer, wieder Hunger, wieder dieses Kribbeln, wieder ein Ziel vor Augen, wieder richtig Bock, nen Beat zu kicken. Widerstand ist Zweck, du Swap, lässt mich nicht los. Holt mich immer wieder ein, egal was ich mach, let's go.